Leber, Ballmer, weiter, bis es klappt es. Tu es, mach es, lass es, fühl es, lieb es, hass es. Tu es, mach es, lass es, fühl es, lieb es, hass es. Ich zieh durch, Leber, Ballmer, weiter, bis es klappt es. Tu es, mach es, lass es, fühl es, lieb es, hass es. Ich zieh durch, Leiper, Ballmer, weiter, bis es klappt es. Bin auf meinem Weg nach oben, der Teufel klopft grad an. Lockt aber, ich kenn die Masche, nehm nix von ihm an. Versuch mich zu leiten, gefalle ihm besser auf schiefer Bahn. Mit Messer auf Tasche am Kicks verteile wie Claude Van Damme. Ich hab's mir selbst geschworen, ich fang nie wieder an. So pushen bin weg von der Street, hab für sie keine Bank. Bin auf einem anderen Grind, damals war ich ja. Jetzt bin ich ein Mann, verdammt, lass Gift nicht an mich ran. Die Atom ist gerade ab anderen Fokus, neue Ideen, der Grund, dass ich los muss. Weg von der Straße, ich spreche mit jedem, bin nur noch im Studio, liefere Großes. Jeder Brace Killer wie Freddy, der Nightmare, all meiner Neider wird wahr. Der Müller macht Welle wie ein Tsunami, zieht durch und bleibt am Ball. Tu es, mach es, lass es, fühl es, lieb es, hass es. Ich zieh durch, bleib am Ball, mach weiter, bis es klappt dich. Tu es, mach es, lass es, fühl es, lieb es, hass es. Ich zieh durch, bleib am Ball, mach weiter, bis es klappt dich. Tu es, mach es, lass es, fühl es, lieb es, hass es. Ich zieh durch, bleib am Ball, mach weiter, bis es klappt dich. Tu es, mach es, lass es, fühl es, lieb es, hass es.